Zündfunkgenerator. Wir denken laut. Ein Podcast von Bayern 2. Dürren, Überschwemmungen, Gletscherschmelze. Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass sich das Klima erwärmt. Inzwischen ist es unübersehbar. Allenfalls das Ausmaß und die Folgen können, nein, müssen noch beeinflusst werden. Konferenz folgt auf Konferenz, aber die rasante Entwicklung und Unwille oder Unfähigkeit der Beteiligten überholen beständig jedes mühsam vereinbarte Ziel. Andere Krisen drängen in den Vordergrund. Die Pandemie, ein Krieg, dem man eine geopolitische Zeitenwende zuschreibt. Eine Inflation, wie man sie in Mitteleuropa seit Jahrzehnten nicht kannte. Autokratische Regime, unbelehrbare Ignoranten und profitgierige Konzerne sträuben sich gegen die Einsicht, dass nur gemeinsames Handeln und drastische Maßnahmen die Katastrophe noch abwenden können. Demokratische Nationen und liberale Gesellschaften scheinen prädestiniert, aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnis und gesundem Menschenverstand, mit guten Beispielen ökologischer Vernunft und verantwortungsvoller Selbstbeschränkung voranzugehen und für eine gerechte Verteilung der Lasten zu sorgen. Nur, sie tun es nicht. Oder sie tun es in viel zu kleinen Schritten. Sie tun es nicht gemeinsam, sondern versuchen immer noch kurzfristig und kurzsichtig zum eigenen Vorteil zu konkurrieren. Scheint also alles auf ein Szenario hinauszulaufen? Auf das Versagen der Demokratie angesichts der größten universalen Menschheitskrise überhaupt? Die westlichen Demokratien, so ist immer wieder zu hören, stehen vor der Wahl, entweder die Welt oder sich selbst zu retten. Alle Versuche, wenigstens irgendetwas zwischen beidem zu erreichen, hier ein fauler Kompromiss, da eine untaugliche Doppelstrategie, erhöhen nur noch das tragische Bewusstsein, wir bewegen uns sehenden Auges in Richtung Katastrophe. Wir wissen, was zu tun wäre, um das Schlimmste zu verhindern, und wir wissen zugleich, dass wir es nicht tun können. Drastische Maßnahmen gegen Klimawandel und Artensterben sind, heißt es, mit den Mitteln der Demokratie nicht durchzusetzen. Mutet die Demokratie den Menschen zu viel zu, dann laufen sie ihr davon. Wenn überhaupt, dann müssten demokratische Regierungen also den Menschen unangenehme Wahrheiten und notwendige Einschränkungen sehr langsam, sehr schonend und mit schönen Floskeln garniert nahebringen. Wenn überhaupt, dann müsste eine kritische Zivilgesellschaft ihrer Regierung ökologische Maßnahmen in aufreibenden Auseinandersetzungen in ganz kleinen Schritten abbringen. Vielleicht aber muss man die liberale Demokratie einfach noch einmal neu denken, um sie für ihre bislang größte Herausforderung tauglich zu machen. Politik als Zumutung. Ein Weg aus Demokratie und Klimakrise von Markus Metz. Die westliche liberale Demokratie basiert auf einem großen Versprechen. Immer mehr Wohlstand, immer mehr Freiheit, immer mehr Sicherheit, immer mehr Lebensqualität, oder? Immer mehr von allem, immer schneller, immer bequemer. Das versprechen Parteien und Politikerinnen und Politiker regelmäßig im Wahlkampf. Genauer gesagt, man verspricht immer etwas mehr davon zu liefern als die Konkurrenz. Und alles ist abhängig von ständigem Wirtschaftswachstum. Das Verhältnis von Politik und Gesellschaft basiert zunehmend auf Versprechen, deren Sprache und Bilder aus Werbung und Unterhaltung stammen. Gleichzeitig weist der aktuelle Bericht des Ostbeauftragten der Bundesregierung zum Stand der deutschen Einheit auf eine wachsende Enttäuschung über das politische System hin. Zufrieden mit der Demokratie sind demnach nur noch 39% der Ostdeutschen, 9% weniger als vor 2 Jahren, und 59% der Westdeutschen, 6% weniger als vor 2 Jahren. Mir scheint an dem Thema Demokratiemüdigkeit oder an dem Phänomen der Demokratiemüdigkeit besonders bemerkenswert, dass es eben eine Entfremdung gibt, bei denen viele Bürgerinnen und Bürger den Staat als etwas Fremdes wahrnehmen. Felix Heidenreich, Politikwissenschaftler und wissenschaftlicher Koordinator am Internationalen Zentrum für Kultur- und Technikforschung der Universität Stuttgart. Und ich glaube, dass diese Wahrnehmung langfristig sehr, sehr gefährlich ist. Und die klassische Antwort, die da gegeben wird in der politischen Theorie, in der Demokratietheorie, ist zu sagen, wir brauchen mehr Partizipation, wir brauchen mehr Inputkanäle, wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, ihre Präferenzen zu artikulieren. Und das scheint mir auch sinnvoll und ist durchaus richtig und bedient auch, glaube ich, eine wichtige Nachfrage. Aber ich glaube, grundsätzlich gibt es auch eine andere Quelle der Demokratiemüdigkeit, und die besteht darin, dass die Bürgerinnen und Bürger sehr oft gesagt bekommen, die Politik werde liefern, und dann erleben sie aber einen Staat, der eben nicht liefert. Dann erleben sie eine chaotische Bahn und sie erleben ein wahnsinnig komplexes Steuerrecht und so weiter und so weiter. Und sie sehen sich eigentlich Zumutungen ausgesetzt, die sie nicht weiterbringen, die sie nur belasten und sie eigentlich nicht als Bürgerinnen und Bürger im emphatischen Sinne, also als Citoyen, ansprechen. Natürlich gehört zu den Dingen, die Bürgerinnen und Bürger von ihrem Staat verlangen können, eine effiziente Verwaltung und funktionierende Infrastrukturen. Und doch verfehlen wir das Wesen unserer Demokratie, wenn wir sie auf solche Dienstleistungsfunktionen reduzieren. Ich glaube, diese Vorstellung, dass der Staat liefern solle und die Bürger sowie Kunden irgendwie Bestellungen aufgeben, diese Vorstellung hat sehr weitreichend zurückliegende Wurzeln. Der Politikwissenschaftler Felix Heidenreich hat gerade das Buch »Demokratie als Zumutung für eine andere Bürgerlichkeit« veröffentlicht. Zum einen gibt es natürlich das ökonomische Paradigma, um überhaupt politische Prozesse zu beschreiben. Also in der Wahlforschung ist es üblich, dass man sich eben vorstellt, die Parteien machen Angebote und die Wählerinnen bezahlen in Anführungszeichen mit ihren Stimmen und erhoffen sich dann bestimmte sozusagen Gegenleistungen. Aber ich glaube, dass es viele weitere kulturelle Wurzeln hat, nämlich die Überlagerung politischer Prozesse eben mit ökonomischen Begriffen, aber auch mit ökonomischen Metaphern und Denkbildern. Und dass wir diesen ganz lange und weit zurückreichenden Trend, dass wir dem irgendwie entgegenarbeiten müssen, das scheint mir absolut wichtig. Und dabei geht es um etwas, was doch ein bisschen kompliziert ist, weil es geht eigentlich darum, die Eigenlogik von Politik zu verstehen und zu verstehen, dass Politik sich eben doch nicht einfach in Ökonomie irgendwie auflösen lässt und dass es bei Politik auch nicht einfach nur darum geht, wer was bekommt oder was wie umverteilt wird, sondern dass es bei Politik eben ganz allgemein um die Frage geht, wie wir eigentlich zusammenleben wollen. Demokratie als Auseinandersetzung über die Form des Zusammenlebens verstehen. Das wäre vielleicht ein wichtiger Schritt raus aus dem ewigen Kreislauf von Wahlversprechen, Koalitionsbildungen, Krisenmanagement, Schuldzuweisungen und wieder neuen Versprechungen. Denn was geschieht, wenn demokratische Regierungen diese Versprechungen nicht mehr einhalten können? Wenn sich die Hoffnung auf immer weiter wachsenden Wohlstand für weite Teile der Gesellschaft nicht mehr erfüllen lässt und der Reichtum immer ungleicher verteilt ist? Wenn sich der gesellschaftliche Zusammenhalt auflöst? Kein Wunder, dass sich Menschen, die sich um die Versprechungen betrogen fühlen, dann abwenden von der Demokratie. Da sind einmal die Verweigerer und Gleichgültigen, die mit Politik nichts mehr zu tun haben wollen, die sich nur noch um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern und sich nicht einmal mehr aufraffen, zum Wählen zu gehen. Eine zweite Gruppe wendet sich populistischen, illiberalen und post- oder neofaschistischen Bewegungen zu, die ihnen neue Versprechungen machen und Sündenböcke anbieten, die angeblich schuld daran sind, dass die gegebenen Versprechen nicht gehalten werden. Wahlweise sind das dann die liberalen Eliten, die Ausländer, die Nestbeschmutzer und Volksverräter, schließlich die Demokratie selbst. Demokratie ist auch einfach anstrengend. Das muss man auch einfach offen zugeben. Und ich halte nichts davon, wenn für die Demokratie mit dem Argument geworben wird, bei der Demokratie könne jeder seine Ansprüche anmelden oder Demokratie sei bequem. Das ist einfach nicht so. Wenn Demokratie davon lebt, dass sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen, dann heißt das, dass man sich eben auch mit komplizierten, anstrengenden Themen beschäftigen muss. In diesem Sinne ist Demokratie auch erstmal einfach eine kognitive Zumutung. Das ist ja nicht a priori schön, sich mit irgendwelchen anstrengenden Themen auseinanderzusetzen. Aber Demokratie ist auch, was die Prozesse selbst angeht, natürlich anstrengend. Konsens zu finden, allein ein Parteiprogramm irgendwie zu entwickeln und das dann zur Abstimmung zu bringen und in den Parlamenten zu arbeiten, das sind alles sehr, sehr anstrengende Prozesse. Ich versuche in dem Buch zu zeigen, dass sowohl im historischen Vergleich als auch im Vergleich mit manchen Nachbarländern wir eben sehr viele politische Beteiligungsformen sehen, die durchaus auch eine Zumutung darstellen. Und dass das auch historisch gar nicht außergewöhnlich ist, dass Demokratien ihren Bürgern auch einiges zumuten. Solche Töne der Demokratie habe ich bisher vermisst. Demokratie hat viele Gesichter. Mal ist sie schlichter, dann demonstriert sie, dann wieder schlägt sie zu und lässt keinen in Ruhe. Mit anderen Worten, das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie. Ob es einem schmeckt oder nicht. Das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie. Seien wir froh darüber. Um sich der Demokratie als intellektuelle und praktische Zumutung zu stellen, braucht es aber nicht nur guten Willen, sondern auch eine informierte, kritische und reflektierte Öffentlichkeit. Beinahe genauso lange, wie uns die Risiken für Umwelt und Klima bewusst sein können, müssen wir auch über einen Strukturwandel der Öffentlichkeit nachdenken, wie ihn etwa Jürgen Habermas 1962 beschrieben hat. Die Medialisierung von Politik erweiterte die Möglichkeit, sich zu informieren, bis in alle Winkel des Landes. Aber dieser Vorteil wurde zu einem großen Teil wieder aufgefressen durch sich wandelnde Debatten und Repräsentationsformen. Während der demokratische Staat zu einem Dienstleistungsunternehmen mit schwankender Kundenbindung wurde, nahm der politische Betrieb gleichzeitig immer mehr Züge eines Unterhaltungsunternehmens an. Debatten wurden zu Talkshows, Wahlen zu Beliebtheitswettbewerben, Parteikarrieren zu Soap-Operas, Programme zu Werbebotschaften, Ideen zu Images. Und das alles geschah auf einem Markt der Nachrichten, der Bilder, der Mythen und Meme, der selbst nicht nach den Regeln der Demokratie, sondern nach denen von Verkäuflichkeit und Kosten-Nutzen-Rechnungen funktioniert. In einem neuerlichen medialen Strukturwandel haben dann die sogenannten sozialen Medien für weitere Subjektivierung, aber auch für Anonymisierung gesorgt. Aus der politischen Öffentlichkeit, deren inklusiven Sinn Jürgen Habermas betonte, ist eine endlose Vernetzung der Privatsphären geworden. Und die privatmäzenatischen Strukturen der digitalen Gegenwart gleichen, siehe die Übernahme von Twitter durch Elon Musk, einer Rückkehr zur feudalen Öffentlichkeit. Mit anderen Worten, es ist immer schwieriger geworden, anspruchsvollen politischen Debattenbeiträgen Gehör zu verschaffen und zugleich immer leichter, Fake News und Hate Speech zu verbreiten. Aber nicht nur die Demokratie selber, auch die kritische Reflexion ist nicht ganz ohne Anstrengung zu haben. Die Medien gibt es ja nie so im Singular. Es gibt sehr, sehr verschiedene Medien. Ich denke, es gibt natürlich einfach eine strukturelle Krise auch eines gewissen Qualitätsjournalismus. Politikwissenschaftler Felix Heidenreich. Wenn ich an meine Studierende denke, an der Uni, dann stelle ich einfach fest, dass die sich eben im Wesentlichen im Internet informieren und zwar in der Regel vor der Bezahlschranke. Und ich glaube, dass das für eine Demokratie nicht gut ist, wenn wir auch alle irgendwie davon ausgehen, dass Journalismus immer kostenlos sein muss oder völlig unmittelbar oder postredaktionell sozusagen von jedem in die Welt getragen werden kann. Ich habe nur auch natürlich überhaupt keine Lösung dafür, wie man dem irgendwie begegnet. Denn letztlich ist natürlich das Entscheidende, dass dann Menschen auch bereit sind, für ein Abonnement etwas zu bezahlen und für guten und unabhängigen Journalismus etwas zu bezahlen. Weder global agierende Medienkonzerne noch vernetzte Influencer und Follower sind allein durch gute Worte dazu zu bewegen, sich an der Wiederbelebung demokratischer Diskurse und kritischer Information zu beteiligen. Aber natürlich können PolitikerInnen, denen es nicht allein um das Verkaufen von Images und das Buhlen um Wählerstimmen geht, der medialen Verwahrlosung gewisse Grenzen setzen. Etwa indem sie parlamentarische Debatten weniger zugunsten von Talkshows und Twitter-Nachrichten vernachlässigen. Der Fernsehblick in den fast leeren Plenarsaal ist nicht gerade geeignet, das Vertrauen in die parlamentarische Demokratie zu stärken. So wenig wie eine Debattenkultur, die sich mehr um die Schimpf- und Schmachsprache von Reality-Shows bemüht, als um eine konstruktive Erörterung von Problemen und Lösungen. Dabei zeigt sich ein weiteres Krisenphänomen. Eine Stärke der Demokratie sollte sein, dass sich zwar eine Mehrheit durchsetzt, diese aber offen bleibt für Ideen und Vorschläge der Minderheit. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man sich auf dem Boden eines gewissen Common Sense bewegt und dass man den jeweils anderen zwar als politischen Gegner, aber niemals als Feind ansieht. Dem rechten Populismus geht es aber diametral entgegengesetzt, um die Zersetzung der Debattenkultur, um die Spaltung in feindliche Lager. Unglücklicherweise zeigen konservative PolitikerInnen eine verhängnisvolle Tendenz. Um verlorenen Boden wieder gut zu machen, übernehmen sie Argumente, Sprache, Gebärden und Fantasien des Populismus und der extremen Rechten. Zum Beispiel denunziert man die Aktivisten der Klimabewegung leichtfertig als Extremisten und Terroristen, während man sich gleichzeitig verbittet, wegen offen rassistischer oder sexistischer Äußerungen in die rechte Ecke gestellt zu werden. Das heißt, die demokratische Kultur erodiert nicht nur von den Rändern her. Wenn sich Politik und Medien mehr über Kartoffelbrei auf dem Schutzglas vor Kunstwerken aufregen, als über alle Versäumnisse bei einer ökologischen Transformation, wenn radikale Klimaschützer, die einen System Change fordern, vom Verfassungsschutz verfolgt werden, kommt ein weiterer Verdacht auf. Die Demokratie tut sich schon aus strukturellen Gründen schwer, drastische und also unpopuläre Maßnahmen gegen die Klimaerhitzung durchzusetzen. Doch diese strukturellen Probleme können nicht darüber hinwegtäuschen, dass es einem Teil ihrer Repräsentanten schlicht am guten Willen dazu zu fehlen scheint. There's something in the wind, I can feel it blowing in. It's coming in softly on the wings of a bomb. There's something in the wind, I can feel it blowing in. It's coming in highly, and it's coming in strong. Eine Demokratie, die sich in ein Dienstleistungsunternehmen mit zweifelhafter Kundenzufriedenheit verwandelt hat. Eine Demokratie, die ihre Beziehung zur Gesellschaft in Formen von Werbung und Entertainment gestaltet. Eine Demokratie, die sich in zunehmendem Maß mit Populismus und Rechtsextremismus arrangiert, scheint nur sehr bedingt in der Lage, notwendige Schritte zur Abwehr globaler Krisen wie der Klimakatastrophe durchzusetzen. Hat sich diese Demokratie entfremdet von einer Gesellschaft, in der eine Mehrheit Einsicht, Solidarität und Verzichtbereitschaft als Kardinaltugenden pflegt? Der mediale Resonanzboden dieser Gesellschaft klingt anders. Ignoranz und Verleugnung erhalten mehr Aufmerksamkeit als Aufklärung und Kritik, manchmal in ein und demselben Medium. Am verbreitetsten aber ist eine Illusion. Das Phantasma einer rein technischen Lösung, eines grünen New Deal, in dem erneuerbare Energie und Recycling ausreichen würden, um die kapitalistische Marktwirtschaft mit Wachstum, Konsum, Produktion und endlosem Freizeitspaß aufrechterhalten zu können. Die Idee ist ja, man setzt rein auf Technik, alles bleibt, wie es bisher ist, nur dass die Energie eben nicht mehr fossil ist, also nicht mehr Kohle, Gas und Öl, sondern dass man eben alles umstellt auf Ökostrom, der dann eben durch Windräder und Solarpaneele erzeugt wird. Ulrike Herrmann, Wirtschaftsjournalistin und Publizistin. Gerade ist ihr Buch »Das Ende des Kapitalismus« erschienen. Untertitel: »Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden«. Die Idee ist richtig, aber es ist eigentlich klar erkennbar, dass dieser Ökostrom immer knapp bleiben wird und immer teuer. Das Hauptproblem ist eben, weiß jeder, Wind weht nicht immer, Sonne scheint nicht immer, man muss also zwischenspeichern. Und diese Speichertechnologie, die ist sehr aufwendig und sehr teuer. So, und wenn man erstmal feststellt, dass Ökoenergie knapp und teuer bleiben wird, dann ist ganz klar, dass es nicht auf grünes Wachstum rausläuft, sondern auf grünes Schrumpfen. Das heißt jetzt nicht, dass man am Ende dann wieder in der Steinzeit landet und in der Höhle leben muss. Ich habe das mal ausgerechnet. Wahrscheinlich würde die Ökoenergie in Deutschland reichen, damit wir so gut leben wie 1978. Alle, die dabei waren, wissen, damals waren wir auch schon glücklich. Und das war jetzt keineswegs eine Zumutung, wie es damals so zuging. Aber wir werden eben nicht mehr wachsen können. Offensichtlich ist eine Gesellschaft der radikalen Ungleichzeitigkeit entstanden. Während die einen sich als letzte Generation begreifen, die überhaupt noch eine Chance hat, der Katastrophe etwas entgegenzusetzen, wollen sich die anderen das Recht nicht nehmen lassen, mit einem spritfressenden SUV über die Autobahn zu brettern oder für ein Shopping-Weekend ins Ausland zu jetten. Beide Seiten beziehen sich auf Demokratie. Die einen zelebrieren eine Freiheit ohne Verantwortung und die anderen setzen aus Verantwortung ihre Freiheit aufs Spiel. Das Fatale freilich ist, dass der demokratische Staat den SUV-Fahrern mehr Spielraum gewährt als den Klimaaktivisten. Die Zerstörung der Umwelt wird weniger hinterfragt als der Protest gegen sie. Ökonomischer Nutzen wird immer noch über ökologischen Schaden gestellt. Das Problem: die kapitalistische und damit an Wachstum, Verbrauch und sogar Verschwendung orientierte Wirtschaft schafft sowohl Anreize als auch Zwänge, genau das zu tun, was die Klimaveränderung noch beschleunigt. Und der demokratische Staat ist nicht in der Lage und in Teilen auch nicht willens, sich dieser Wirtschaft und ihren Anreizen und Zwängen zu widersetzen. Der Kapitalismus braucht Wachstum, um stabil zu sein. In dem Moment, wo es kein Wachstum mehr gibt, gibt es auch keinen Kapitalismus mehr. Das ist nicht das Ende der Menschheit, nicht? Und das ist auch nicht das Ende der Welt, aber es ist das Ende des Kapitalismus. Das ist jetzt aber keine wirklich erschütternde Erkenntnis, nicht? Sondern der Kapitalismus ist ja eine historische Wirtschaftsform, die im 18. Jahrhundert entstanden ist. Und wie jede historische Erscheinung wird eben auch der Kapitalismus vergehen. Und die Wahrscheinlichkeit liegt bei ungefähr 100%, dass der Kapitalismus das 21. Jahrhundert auf keinen Fall überleben wird. Ganz einfach, weil er solche Umweltschäden hinterlässt, dass das nicht mehr weitergehen kann. Wir haben also drei Teufelskreise, aus denen sich lösen müsste, wem es ernst damit wäre, eine Klimakatastrophe unter allen Umständen zu verhindern. Der Teufelskreis einer Demokratie, die mehr aus Rückkopplungseffekten als aus Problemlösungen besteht. Der Teufelskreis einer medialen Öffentlichkeit, die überwiegend der demokratischen Kontrolle entzogen ist. Und der Teufelskreis einer Wirtschaft, die um jeden Preis wachsen muss. Die drei Teufelskreise unterstützen sich gegenseitig dabei, jegliche Zumutungen zu verhindern, die Auswege weisen könnten. Der Soziologe Jens Beckert, Direktor des Kölner Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung, ist in der Zeit gerade zu einer ernüchternden Folgerung gekommen. Moderne kapitalistische Gesellschaften setzen Anreize und weisen Machtstrukturen auf, die die Lösung des globalen Kollektivgutproblems Klimawandel unmöglich machen. Und zwar in der Wirtschaft, wie im Staat, wie sozial. Die Klimakrise ist innerhalb der Strukturen von Gesellschaften, die kapitalistisch, demokratisch und konsumistisch verfasst sind, unlösbar. Hast du schon gehört, das ist das Ende das Ende vom Kapitalismus jetzt endlich vorbei. Es muss sich etwas, vielleicht sogar alles, radikal verändern. Ein System Change ist nötig, Verfassungsschutz aufgepasst. Aber wo anfangen? Beim demokratischen Staat, der seinen Bürgerinnen und Bürgern nichts zumuten kann oder will? Bei der kapitalistischen Wirtschaft, die selbst dort, wo sie in ökologisch sinnvolle Technologien investiert, doch immer nur auf Wachstum setzt und damit weitere Zerstörung in Kauf nimmt? Oder bei der konsumistischen Öffentlichkeit, die sich den unendlichen Spaß nicht verderben lassen will und daher auch die Klimakrise nur in Form von Unterhaltung erträgt? Am ehesten ist es vielleicht möglich, an den Schnittstellen dieser Erscheinungsformen unserer gefährdeten Existenz etwas zu erreichen. Lösungsansatz Nummer 1. Wir brauchen eine Demokratie, die Freiheit und Verantwortung wieder miteinander verbindet. Eine Demokratie, die sich als positive Zumutung neu erfindet. Das heißt, dass sich die Menschen, anstatt sich als Kunden ihres Staates zu verstehen, sehr viel aktiver an sozialen Aufgaben beteiligen. Es ist doch sehr interessant, einfach vergleichen zu schauen, was in anderen Ländern passiert und ob dort vielleicht auch manche Dinge besser passieren. Politikwissenschaftler Felix Heidenreich. Was mich zum Beispiel sehr beeindruckt, ist das System der Pflichtfeuerwehr, das in den meisten Kantonen in der Schweiz umgesetzt wird, wo man zunächst mal, wenn man in eine Gemeinde zieht, automatisch Mitglied der Pflichtfeuerwehr ist und man kann sich dann zwar immer noch befreien lassen und man kann irgendwie Gebühren zahlen etc., aber grundsätzlich wird einem erst einmal vermittelt, dass man an der Gemeinschaftsaufgabe der Feuerbekämpfung und des Katastrophenschutzes irgendwie beteiligt ist. Und ich glaube, diese grundsätzlich andere Einsortierung führt dann auch dazu, dass in der Schweiz eben Gewalt gegenüber Feuerwehrleuten oder auch gegenüber Sanitätern sehr, sehr viel seltener ist als in Ländern, in denen diese Entfremdung noch viel größer ist als in Deutschland. Das typische Beispiel wäre hier Frankreich, wo ja Angriffe nicht nur auf Polizisten, sondern eben auch auf Sanitäter oder Feuerwehrleute sehr, sehr häufig vorkommen. Also ich glaube, wenn man dieses Verhältnis einfach erstmal von der Rahmensetzung auf ein anderes Gleis stellt und sagt, die Norm ist erstmal, sich an der Wahl zu beteiligen, die Norm ist erstmal, sich am Katastrophenschutz, am Gemeinwesen zu beteiligen, das scheint mir doch einfach von der Haltung, die darin auch zum Ausdruck kommt, einen großen Unterschied zu machen. Es ist noch nicht so lange her, dass auch die deutsche Demokratie ihren Bürgern einen Wehr- bzw. Zivildienst zugemutet hat. Heute nimmt sie Bürgerinnen und Bürger als Schöffen und Schöffinnen in Anspruch oder als Bürgerräte. Es wäre Aufgabe eines verantwortlich handelnden demokratischen Staates, Klimaaktivistinnen, Flüchtlingshelfer, Naturschützerinnen zu einem Teil der sozialen und ökologischen Verbindung von Staat und Gesellschaft zu machen, anstatt sie zu drangsalieren, auszugrenzen, zu kriminalisieren. Auch und gerade dann, wenn diese Aktivitäten auch Zumutungen sind. Mit solchen kleinen Schritten können sich demokratischer Staat und Zivilgesellschaft einander wieder annähern. Dann folgen vielleicht auch wieder größere Schritte. Der entscheidende Aspekt bei allen notwendigen Veränderungen ist wohl, staatliches Handeln, gesellschaftliche Praxis und wirtschaftliche Grundsicherung zu verbinden. Der Kapitalismus, so wie wir ihn kennen, lässt sich ja nicht einfach abschalten, wie man ein veraltetes Kohlekraftwerk abschalten kann. Der Kapitalismus muss in ein anderes, menschen- und umweltfreundlicheres Wirtschaftssystem transformiert werden. Für einen solchen System Change, Lösungsansatz 2, bringt Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann ein historisches Vorbild ins Spiel. Wir müssen umsteigen auf eine ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man nur noch verbraucht, was man recyceln kann. Und es gibt auch viele gute Modelle, wie so eine Kreislaufwirtschaft aussehen könnte. Das zentrale Problem ist ein völlig anderes, nämlich wie kommt man aus einem wachsenden Kapitalismus, der auch unglaublich dynamisch ist, in eine Kreislaufwirtschaft, die deutlich kleiner ist und letztlich statisch. So, und dieser Übergang, der fehlt bisher. Und da ist jetzt die Geschichte doch eine ganz gute Anleitung, wie es gehen könnte. Und das ist eben ausgerechnet die britische Kriegswirtschaft ab 1939. Da geht es aber nicht um den militärischen Teil, nicht um die Waffen, sondern es geht sozusagen um die Entwicklung der Friedenswirtschaft in dieser Zeit. Und um das zu verstehen, muss man nochmal zurückgehen ins Jahr 1939, um das Problem zu begreifen. Also die Briten haben den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich kommen sehen, weil sie dachten, sie könnten Hitler irgendwie befrieden. Sie haben ihm Österreich geschenkt, sie haben ihm das Sudetendeutschland geschenkt, das war alles 38. Und dass das gar nichts gebracht hat und dass Hitler einfach weiter expandiert, das haben die Briten eigentlich so richtig erst im März 1939 verstanden, als Hitler mit seinen Panzern in Prag stand. Denn das war eigentlich abgemacht, dass es eine Rest-Tschechoslowakei geben sollte. Und genau an diesen Vertrag hat sich dann Hitler nicht gehalten. So, und das war der Moment, wo den Briten endgültig klar war, okay, jetzt kommt ein Zweiter Weltkrieg. Und es war auch klar, dass die Briten angegriffen würden. Also die Lösung konnte nicht sein, ach, auf dem Kontinent, da ist irgendwie ein Krieg, geht uns ja nichts an. Sondern es war klar, das war übrigens auch Hitler klar, dass man den Zweiten Weltkrieg strategisch nur gewinnen kann, wenn es gelingt, Großbritannien einzunehmen. Und jetzt mussten also die Briten innerhalb kürzester Zeit ihre Friedenswirtschaft schrumpfen, um eben Kapazitäten frei zu haben für dieses ganze Militärgerät, das man sonst nie braucht, also Panzer, Radargeräte, Munition, Flugzeuge, U-Boote und so weiter. Dieser Kriegsteil ist nicht interessant, sondern interessant ist eben, wie die Friedenswirtschaft innerhalb kürzester Zeit geschrumpft wurde. Denn das ist ja genau die Herausforderung, vor der wir jetzt auch stehen. Auch wir müssen unsere Wirtschaft schrumpfen, damit das mit dem Klimaschutz klappt. Und die Briten haben damals so eine Art private Planwirtschaft entwickelt, die völlig anders war als die Planwirtschaft von Stalin, die es ja zeitgleich dann in der Sowjetunion gab. Bei den Engländern wurde nichts verstaatlicht, Unternehmen, Restaurants, Läden, das blieb alles privat. Aber der Staat hat eben vorgegeben, was noch produziert wird an Konsumgütern und er hat diese knappen Güter dann verteilt, sprich es gab eine Rationierung. In England hat niemand gehungert, aber natürlich waren Möbel, Kleider, Nahrungsmittel waren dann trotzdem begrenzt und dann hat man das eben rationiert. Das war unglaublich populär bei den Engländern, weil Rationierung eben bedeutet, dass es gerecht ist. Nicht? Alle kriegen das Gleiche. So hätten wir also einen Staat, der seine Bürgerinnen und Bürger nicht mehr als Kunden sieht, die es wahlweise zu bedienen oder zu bespaßen gilt, sondern der vielmehr seine Bürgerinnen und Bürger so ernst nimmt, dass er ihre Teilhabe einfordert, ihre Mitsprache jenseits der Wahlrituale erwartet und ihnen im Gegenzug Mitverantwortung zumutet. Und dann hätten wir eine Wirtschaft, die sich aus dem endlosen Wachstumszwang befreit und stattdessen einen kontrollierten Prozess des kreativen Schrumpfens einleitet. Nicht staatlicher Plan, sondern gesellschaftliche Übereinkunft wäre die Instanz, die über die Verwandlung einer Wachstums- in eine Kreislaufwirtschaft wacht. Diese neue Wirtschaftsform würde niemanden hungern oder frieren lassen. Nicht bei uns, aber eben auch nicht woanders auf dem Planeten. Und sie wäre gerecht, weil alle individuellen Verluste sich zu einem gemeinsamen Gewinn vereinigen würden. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Als würden sich Staat und Wirtschaft, von ein paar verbohrten alten Konservativen abgesehen, freiwillig den Diktaten von Vernunft und Moral beugen und dabei einer gesellschaftlichen Übereinkunft folgen. Wie aber soll die zustande kommen in einer Welt, in der ein sehr erfolgreiches Popalbum den Titel trägt, »Werde reich oder stirb beim Versuch, es zu werden«? In einer Welt, in der Gestalten wie Donald Trump und Elon Musk selbst unter jungen Menschen zu Idolen werden können. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money, you can rely on the old man's money. It's a bitch girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. Don't you know that it's wrong? Der Zündfunkgenerator auf Bayern 2 heute zur Frage: Kann Politik als Zumutung verstanden ein Weg sein aus Demokratie und Klimakrise? Zunächst gilt es Lösungsansatz 1, die Verwandlung der Dienstleistungs- und Mediendemokratie in ein System lebendiger demokratischer Teilhabe und Lösungsansatz 2, die Verwandlung einer konsumistischen Wachstumsökonomie in eine nachhaltig reduzierte Kreislaufwirtschaft miteinander zu verbinden. Das Feld, wo sich beides trifft, nennen wir Arbeit. Im gegenwärtigen Konzept arbeiten wir, privat gesehen, damit wir uns etwas leisten können, damit wir im Alter versorgt sind und damit es unsere Kinder einmal besser haben als wir. Volkswirtschaftlich gesehen arbeiten wir für Wachstum, Profit oder, euphemistisch formuliert, für den Fortschritt. Es ist die große Philosophie des Kapitalismus, dass sich der Egoismus des Einzelnen als Segen für das Ganze entpuppt. Aber diese Gleichung geht schon lange nicht mehr auf, wenn sie es je getan hat. Auf der einen Seite wuchert, was der amerikanische Ethnologe und Wirtschaftsprofessor David Graeber die Bullshit-Jobs genannt hat, also Arbeit, die für die eigene Gesundheit so schädlich ist wie für die Umwelt, zu der man aber aus Mangel an Alternativen gezwungen ist. Auf der anderen Seite fehlen Arbeitskräfte im medizinischen Bereich, in Pflege und Betreuung, in Erziehung und Bildung. Diese Schieflage lässt sich nicht allein überwinden, indem soziale Arbeit etwas besser bezahlt wird. Vielmehr gilt es, das Konzept der Arbeit selbst zu überdenken. Genau hier begegnen sich staatliches Handeln, zivilgesellschaftliche Diskussion und wirtschaftliche Interessen. Und genau hier setzt der erbitterte Widerstand der konservativen Politik und der neoliberalen Wirtschaft ein. Sie vermitteln ein sozusagen biblisches Bild von der Arbeit, die dem Menschen als Pflicht auferlegt ist. Als wäre unsinnige oder sogar destruktive Arbeit immer noch besser als gar keine Arbeit. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Raus aus der sozialen Hängematte. Leistung muss sich wieder lohnen. Aber in der menschlichen Arbeit steckt ja noch etwas ganz anderes. Freude am Miteinander, Lust an der Gestaltung, Erfahrungen gemeinsamen Erfolgs, Interesse an zwischenmenschlicher Kommunikation und so weiter. Es geht darum, die Arbeit auf lange Sicht von ihrer finanziellen Belohnung zu entkoppeln, um sie zu einer erfreulichen, sinnstiftenden gesellschaftlichen Praxis zu machen. Es würde sich also zum Beispiel gar nicht widersprechen, Bürgerinnen und Bürgern mit einem bedingungslosen Grundeinkommen die Existenz zu sichern und alle gleichzeitig zu Diensten an Gemeinschaft und Umwelt zu verpflichten. Eine schrumpfende Wirtschaft, die auf Kreislauf statt Raubbau setzt, wäre überdies auf Ideen zur Erhaltung und Erneuerung der Infrastrukturen angewiesen. Der Wert von Arbeit würde sich demnach nicht mehr an Karriere, Prestige und Konsum bemessen, sondern daran, was sie für Gesellschaft und Umwelt Positives bedeutet. Oder etwas pathetisch formuliert: Der Wert der Arbeit liegt im Glück, das sie vermittelt. Ein Staat, der seine Bürger in Anspruch nimmt, schlägt Politikwissenschaftler Felix Heidenreich in seinem Buch vor, ein solcher Staat könnte ihnen etwa auch eine Verpflichtung nach Art des jetzigen Bundesfreiwilligendienstes zumuten. Und nicht nur, wie bei der Schweizer Pflichtfeuerwehr, auf kommunaler Ebene, wo ein Engagement bekanntlich leichter fällt. Trotzdem wäre ich optimistisch, dass selbst auf Landes-, Bundes- oder Europaebene zum Beispiel ein Bürgerdienst dazu beitragen könnte, einfach mal diese Rolle des Bürgers und der Bürgerin einzuüben. Also wir haben ja in unserem sozialen Leben immer ganz verschiedene Rollen. Wir sind vielleicht Eltern und wir sind Arbeitnehmer oder wir sind, ich weiß nicht was, Kunde oder Produzent. Aber wir haben eigentlich wenig Bereiche, wo wir so ganz bewusst angesprochen werden und in die Rolle eintrainiert werden des Bürgers und der Bürgerin. Der Wahlakt ist dann manchmal so die heilige Stunde der Demokratie, aber das ist alle 4 Jahre einfach vielleicht ein bisschen zu wenig. Und ich glaube, wenn wir zum Beispiel sowas wie einen europäischen Bürgerdienst hätten, das muss ja auch nicht wahnsinnig lange sein. Das können 3 Monate sein, 6 Monate. Da kann man ja mit sehr viel Kreativität sich verschiedene Optionen ausdenken. Dann würden junge Menschen und vielleicht ja auch nicht nur junge Menschen einfach mal erleben, dass sie ja auch Bürgerinnen und Bürger der EU sind und diese Rolle sozusagen einfach mal erleben können. System Change. Um Staat, Gesellschaft und Wirtschaft so zu verändern, dass die Klimakatastrophe noch abgemildert werden könnte, gilt es, unsere Rolle als BürgerInnen, als Citoyens und unsere Rolle als arbeitende, gestaltende und soziale Menschen fundamental zu verändern. Eine Veränderung, die erst einmal gedacht werden muss, bevor es ans Realisieren gehen kann, und zwar weder als staatliche Verordnung noch als moralischer Appell. Zu Recht schreiben die Soziologen Bruno Latour und Nikolai Schulz in ihrem Buch »Zur Entstehung einer ökologischen Klasse« ein Memorandum. Im Moment gelingt es der politischen Ökologie, die Menschen in Panik zu versetzen und diese gleichzeitig aus Langeweile zum Gähnen zu bringen. So erklärt sich die Handlungslähmung, die sie zu oft hervorruft. Dass es der politischen Ökologie nicht gelingen will, eine sinnliche und emotionale, ebenso wie eine rationale und diskursive Welle in der Gesellschaft auszulösen, liegt gewiss nicht nur an der Mischung aus Apokalyptik und sektiererischem Eifer, mit der alternative Lebensstile mit Verlust und Verzicht verknüpft werden. Dabei geht es nicht allein um das Überleben der Menschheit und vieler ihrer Mitgeschöpfe. Es geht immer auch darum, lebensfreundliche und menschliche Organisationen von Staat, Gesellschaft, Kultur und Arbeit zu schaffen. Ebenso wie das Bild von der unternehmerischen Glanzleistung, die Wachstum und Arbeitsplätze schafft, koste es auch wieder einmal ein Stück Natur, ist auch das Bild von den Umweltaktivisten, die zwischen hippem Veganerlokal für Besserverdienende und Ökoterrorismus changieren, medial erzeugt. Es ist nicht die politische Ökologie, die in der Gesellschaft jene Mischung aus Panik und Langeweile erzeugt, sondern es ist das Bild, das von ihr in der medialen Öffentlichkeit verbreitet wird. Der Lösungsansatz Nummer 3 muss aus dem Sektor von Kultur, Medien und Journalismus kommen. Indem die Medien nicht von oben herab Wahrheiten verkünden, sondern den Rahmen bieten für eine neue Debattenkultur, eine neue Art, miteinander umzugehen. Auch Journalismus und Kultur müssen sich aus den Teufelskreisen von Politik und Wirtschaft befreien, um die politische Ökologie eben nicht in Bildern von Panik und Langeweile, sondern als System von Lösungsansätzen zu präsentieren. Auch Kultur, Kritik und Journalismus haben sich in eine Dienstleisterrolle drängen lassen mit der Aufgabe, Wünsche und Erwartungen einer medialen Kundschaft zu erfüllen. Falls das nicht geschieht, droht der eine oder andere Shitstorm. Oder die Medieneigner machen Druck, für die primär Auflagen, Einschaltquoten, Likes, Klicks und Follower zählen. So müsste also auch die Arbeit von Journalismus und Kultur neu definiert werden. LeserInnen, ZuhörerInnen, ZuschauerInnen sind keine KundInnen, denen geliefert werden muss, was sie erwarten, und denen unentwegt etwas verkauft werden muss. Und sei es auch einmal eine unangenehme Wahrheit über den ökologischen und sozialen Zustand der Welt. Sie sind Partner in kritischen Dialogen, sie sind Teil der demokratischen Prozesse. Und das heißt, es darf, es muss ihnen etwas zugemutet werden. Dieses Wort Zumutung bedeutet ja zweierlei. Es bedeutet, dass wir eine gewisse Anstrengung, eine Unbequemlichkeit auf uns nehmen. Es bedeutet aber auch, dass wir uns etwas zutrauen, dass wir den Mut finden, weniger zu konsumieren und mehr teilzuhaben. Es kommt darauf an, dass partizipative Demokratie und nachhaltige Ökonomie der Zivilgesellschaft eine mediale Öffentlichkeit garantieren, die frei von politischen und wirtschaftlichen Zwängen ist. Auch die Arbeit von Kultur- und Medienschaffenden müsste sich von Karriere und Konsum wegbewegen und zu einer Form des kulturellen Bürgerdienstes werden. Wenn wir es nicht schaffen, eine demokratische Haltung in der jungen Generation fest zu verankern, dann wird auch die beste Verfassung und die besten Verfahren werden dann der Demokratie nicht helfen. Das sehen wir ja auch jetzt in den USA. Demokratien brauchen auch Demokraten. Und das Verfassungsrecht alleine kann vielleicht helfen und kann uns irgendwie dabei unterstützen, aber ohne Demokraten wird das nicht gehen. Deswegen, politische Bildung ist immer gut und ist immer wichtig. Aber ich denke, es geht auch um sozusagen das breitere gesellschaftliche Umfeld. Ich finde es auch ganz wichtig, nochmal drüber nachzudenken, wie Politikerinnen und Politiker auch ihre Bürger ansprechen. Wie richtet man sich eigentlich an die Bürgerinnen und Bürger? Will man sie nur schonen? Will man ihnen den Eindruck vermitteln, alles sei in Ordnung und sie brauchten sich um nichts zu kümmern? Oder traut man sich eben auch, Zumutungen explizit zu formulieren, zu erklären? Hat man ein kohärentes Programm, das irgendwie erläutert, warum diese Zumutungen und für was genau notwendig sind? Genau darin freilich, in einem kohärenten Programm, das begründet, warum alle, wirklich alle sich gegenseitig etwas zumuten müssen, um die Demokratie und die Lebensbedingungen auf der Erde zu bewahren, liegt das ursprüngliche Problem. Was jenseits von Apokalypse oder Langeweile läge, das wäre ein gewaltiges Projekt, das jeden Arbeitsalltag mit globalen Politiken verbindet. Ein Projekt jenseits des Feilschens um hier ein wenig mehr Verzicht auf Klimaschädliches, dort ein wenig Beteiligung an der Bewältigung der schlimmsten Folgen. Kriege und Bürgerkriege, wie wir sie derzeit erleben, sind nicht nur, aber auch Klimakriege. Nicht nur, aber auch Kriege gegen die Demokratie. Nicht nur, aber auch Wirtschaftskriege. Man kann es auch anders sagen, Kapitalismus und Klimakrise ist so ungefähr das Gleiche. Und deswegen ist es jetzt auch keineswegs erstaunlich, wenn man sich das mal in dieser Härte überlegt, dass die Klimakrise den Kapitalismus beenden wird, nicht? Denn gleichzeitig ist der Kapitalismus daran schuld, dass diese Klimakrise überhaupt entstanden ist. Ein ideales System, nicht kapitalistische Wirtschaft und Demokratie miteinander zu verbinden, scheint noch nicht gefunden. Der Sozialismus, wie wir ihn aus der Geschichte kennen, ist dazu so wenig geeignet wie der Kapitalismus in seiner Spätform. Doch anstatt mutig zu experimentieren, bringt unsere politische Kultur immer wieder dieselben Phrasen, immer wieder dieselben Schuldzuschreibungen, immer wieder dieselben Ausflüchte. Dabei könnte es so aufregend wie fantastisch sein, statt zwischen Apokalypse und Langeweile zu verharren. Die Suche nach neuen Formen des demokratischen Zusammenlebens und Entscheidens, des Arbeitens, Wirtschaftens und Kommunizierens. Die Suche nach einer Kultur der Zumutungen und der Partizipation. Das Projekt einer ökologischen Demokratie. Was denn sonst? Politik als Zumutung. Ein Weg aus Demokratie und Klimakrise von Markus Metz. Es sprachen Katja Amberger und Clemens Nicol. Ton und Technik Tim Höfer. Musikauswahl Roderich Fabian. Redaktion Thomas Kretschmer. Ich wollte auch noch kurz was sagen. Thomas Kretschmer hier aus dem Generator-Team. Die Sache ist nämlich die, wir machen in diesem Podcast bzw. in dieser Sendung ab Januar etwas Neues. Aus dem Zündfunk-Generator wird nach vielen Jahren ein Podcast mit dem Titel Die Sache ist die. In einer neuen Form wollen wir weiterhin gesellschaftliche und politisch relevante Dinge darstellen, aber anhand eines Gegenstandes. Der wird dann zum Ausgangspunkt der Recherche und der Geschichten, zum Beispiel das 9-Euro-Ticket, wie hier schon vor kurzem zu hören. Aus dem Generator, er möge ruhen in Frieden, wird also Die Sache ist die. Ab Januar auf Bayern 2 und überall da, wo es Podcasts gibt.